Kapitel 1. Alles unter Kontrolle. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Unsere Geschichte startet vor ungefähr 10.000 Jahren in Vorderasien. Die Leute dort waren Jäger und Sammler, wie überall auf der Welt. Sie jagten wilde Schafe, Gazellen, Kaninchen und Enten. Sie sammelten wilden Weizen, wilde Zwiebeln, Linsen und Feigen. Und wenn sie ans Meer, an einen See oder einen Fluss kamen, fingen sie Fische, Krebse und Muscheln. Zu der Zeit waren die Menschen bereits die mächtigsten Tiere weit und breit. Aber sie versuchten noch nicht über alles zu herrschen. Sie sammelten Pflanzen, aber sie sagten den Pflanzen noch nicht, wo sie zu wachsen hatten. Sie jagten Tiere, aber sie befahlen ihnen nicht, wo sie sich bitteschön aufhalten sollten. Das Leben damals war nicht immer leicht. Es gab noch einige sehr gefährliche Tiere in der Gegend, Schlangen zum Beispiel, und jede Menge Naturkatastrophen, von Schneestürmen bis zu Hitzewellen. Hin und wieder kam es auch zu Prügeleien mit den Nachbarn. Wir Menschen konnten schon immer fies zueinander sein. Aber im Großen und Ganzen ging es den Leuten gut. Sie hatten ausreichend zu essen und genügend Freizeit, um sich Geistergeschichten zu erzählen, ab und zu ein Nickerchen zu machen oder mit den Nachbarn zu feiern. Kriege waren selten, Seuchen und Hungersnöte ebenso. Wenn die Gazellen weiterzogen oder alle reifen Feigen abgepflückt waren, schlugen die Menschen ihr Lager einfach woanders auf. Dort, wo Gazellen und Feigen nicht knapp waren.